Es gibt Dinge genug, die einen krank machen. Truman Capote. Prolog. Am 5. August 1983 verhaftet die Polizei von Los Angeles einen verwirrten Mann, der vorgibt, Chet Baker zu sein. Er hatte seit Tagen vor dem Eingang eines Restaurants gesessen und auf seiner Trompete George Gershwins But Not For Me zum Besten gegeben. Neben seinem Hut, in dem einige Münzen lagen, hatte er ein Pappschild aufgestellt. Auf dem stand: Ich bin Chet Baker, ich bin unschuldig. Den Cops erzählte der Mann, der tatsächlich dem berühmten Musiker sehr ähnlich sah, nicht zuletzt wegen seines verwüsteten Cowboy-Gesichts, eine seltsame Geschichte. Er sei in einen Angakok, so heißen die Schamanen der Eskimos, verwandelt worden, habe sich umhüllt von sprühenden Funken in die Lüfte erhoben und dann Raum und Zeit durcheilt. In schwindelnder Fahrt, einem feurigen Meteor gleich, habe er die Anden überflogen, den peruanischen Urwald hinter sich gelassen. Ein Gewitter habe ihn fast zum Absturz gebracht. Wieder in der neuen Welt musste er mit Entsetzen feststellen, dass sein Gefährte Mulligan in ein Schwein verwandelt worden war. Auf seinem rasenden Flug habe es ihn immer wieder zu den Städten der Musik hingezogen. So habe er in Indien dem berühmten Kulal-Spieler Tanjore Vishwanathan gelauscht. Über den Dächern von Deutschland habe er Mozart und Stravinsky vernommen. In der Wüste von New Mexico habe er die Explosion der ersten Atombombe mitverfolgen können, sei dann in tiefe Bewusstlosigkeit gefallen, bis er sich schließlich mit einem Hund und seiner Trompete in Los Angeles wiederfand. Der lange Sturz. Eine szenische Fantasie über Chet Baker von Michael Naurer. Ein Hotel in der Prinz Hendrik Kade in Amsterdam, ein Zimmer im zweiten Stock, Nummer C20. Chet Baker liegt angekleidet auf dem Bett. Es ist etwa 8 Uhr abends. In der rechten Hand hat er seine Trompete, mit der linken fummelt er am Radio. Erlöse mich von meiner Mattigkeit. Schneidet mir die Fesseln ab. Look for a silver lining. Zum Teufel, wisst ihr nicht, dass ich ein Zauberer bin? Ich kann das Böse sehen. Oh Gott, da drüben die Glasscherbe. Das ist das Böse. Hilf! Ich habe Angst. Rettet mich! Spring is here. Ich bin allmächtig und ich sage euch, ich bin der Herr der Wälder und Felder. Ich kann das Ausschlagen des Grüns verhindern. Alles, was grün ist, alles gehorcht meinem Befehl. Alles. Zu Gott. O Seele, schwing dich auf und werde Dank und Wonne. Ich bin, wo ich auch bin, o Herr, in deinen Vaterhänden. Chet. Was? Chet. Hör mal, Chet. Pa. Chet, Ma hat mir gesagt, dass du den Gedanken, Schriftsteller zu werden, aufgegeben hast. Weißt du was, Chet? Du bist ein gottverdammter Narr. Ja, verdamm ich. Ma schuftet in einer Wäscherei. Sie sieht inzwischen aus wie eine alte Spülmaschine. Ich selbst arbeite mir die Därme aus dem Arsch auf dieser abgefuckten Tankstelle. Alles für dich. Aber Pa, das ist doch... Wofür reißen wir uns den Arsch auf? Wofür? Damit unser Herr Sohn eine Highschool besuchen kann. Denn unser Herr Sohn möchte ein richtiger Buchstabenscheißer werden. Mit Krawatte und Anzug und mit Büchern und mit Interviews im TV und mit parfümierten Fotzen an seiner Seite. Aber Vater, das ist doch ganz anders. Du hältst jetzt die Klappe! Wir haben uns damit abgefunden, Sohn. Wir beachten nicht mehr die Nachbarn, die mit Fingern auf uns zeigen. Meinem Freund Jesse habe ich die Fresse poliert, als er dich einen Hurensohn genannt hat, der was Besseres sein will, als wir anderen hier in Idaho. Wir rackern uns ab wie die Nigger, wie die verpissten Nigger auf den Feldern. Sieh dir Maß und mein Gesicht an. Hast du schon je solche gottserbärmlichen Malocherschnauzen gesehen? Sieh uns an, Gott verflucht! Erkennst du endlich, dass wir um deinetwillen wie zwei von Reude zerfressene Kojoten aussehen? Es ist unser eigener Sohn, der uns das Mark aus den Knochen saugt! Und jetzt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass alles umsonst war. Dein Studium, unser beschissenes Schuften, alles umsonst. Und warum? Warum? Jetzt möchte unser junger Herr Sohn Jazz-Trompeter werden. Er möchte sich in die Niggermusik vertiefen. Wir haben ein Kind gezeugt, das in die Fußstapfen der Nigger rein will. Ich kann's nicht fassen. Jack zum Teufel. Die haben ihre eigene Musik und wir haben unsere eigene Musik. Sieh mal, ich könnte es noch ertragen, wenn du ein ordentliches Musikstudium anfangen würdest. Irgendwo in New York oder Washington. Dann später Sinfonieorchester, Mozart, Beethoven, dunkler Anzug. Aber nein, unser Sohnemann will raus auf die Baumwollfelder. Oder haben die schwarze Ticken mit dem dicken schwarzen Arsch Tiere gemacht? Ah, ich will dir doch nicht wehtun, aber ich muss irgendwie meinen Weg gehen. Als ich neulich im Hot Canary Gary Mulligan hörte, da wusste ich, ja, Pa, ich wusste es, dafür lebe ich. Feelgood Hotel in Miami. Gary Mulligan und Chet Baker sind dort gelandet, stecken fest. Der Hurricane Jessica hat ihre Konzerttournee gestoppt. Das ist also unsere Konzerttournee. Jesus Christ, viel Wind, null Musik. Viel Zeit, null Dollar. Wie sagt der Dichter Peter Praiseworthy? Vom Dreck ergriffen steht die Menge da. Nicht zur Hilfe eilen die Mitmenschen, sondern zu niederen Schauzwecken. Du aber sitzest angestrengt auf deinem Scherbenhügel, einen abgerissenen Fluch im Hals. Ja, fuck it. There is no business like jazz business. Chet, ich sage dir, wenn der große Gary Mulligan raus ist aus diesem Scheißhotel, dann fährt er nach Hause zu seiner Lady. Und dann sagt er zu ihr, Lady, hier ist dein lieber Gary. Er kommt direkt aus einem Hurricane und ist sehr, sehr hungrig. Wie wär's mit einem Barbecued Beef Bracket oder mit Cheese Crisp Tostada with Carne Seca oder mit Humbo Yaya, na? Und das spülen wir alles mit ordentlichen Drinks runter. Wir wollen hier doch nicht nervös verflackern wie blindgeborene Mickey-Mäuse. Und danach, Lady, danach gibt's eine Belohnung. Eine gottverdammte süße Belohnung. Lass uns was spielen, Gary. Lass uns proben. Ich habe ein neues Stück. Wir können. Mann, Chet, bitte nicht jetzt bei diesem verdammten Hurricane. Hörst du das? Klingt wie eine Orgel. Der liebe Gott orgelt auf seiner Schweineorgel. Und der Chor seiner Engel singt dazu Stormy Weather. Ja. Stormy Weather. Stormy Weather. Wie gefällt dir das, Chad? Gott drückt einfach auf die Tasten und hier fliegen die Häuser durch die Luft. Und die Leute saufen ab. Und die Schiffe saufen ab. Und alles schreit und betet. Herr, erbarme dich unser, denn wir können nicht schwimmen. Und der Herr orgelt. Orgelt. Welcher Ton hat überhaupt? H-Moll vielleicht? H wie heilig? Oder H wie hysterisch? Muss er auf die Couch? Der liebe Gott muss auf die Couch wegen schwerer, nervöser Störungen. Hör auf damit, Gary. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir tun die Knochen weh. Ich habe Angst, Gary. Und dann dieser Traum letzte Nacht. Was für ein Traum? Man red doch! Naja, ich träumte, ich war Soldat. Wir hatten den Krieg verloren. Ich sah Leichenberge, auf denen Menschen krochen und nach Schmuck suchten. Unsere Offiziere sollten einen Prozess bekommen. Die anderen sollten sofort erschossen werden. Ich stehe an der Wand mit meinen Kameraden, sehe in die Gewehrläufe des Exekutionskommandos. Ich reiße meinen Arm hoch und rufe, es lebe. Und dann wusste ich nicht mehr, wen ich hochleben lassen wollte, Gary. Totenschädel aussehen. Ich habe die ganze Nacht geweint. Vater macht mir schwere Vorwürfe, weil ich deine Pläne, Jazz-Trompeter zu werden, unterstützt habe. Ach, Chad, weißt du noch, wie wir beide diese schöne Zeit auf der Farm in Yale hatten? Erinnerst du noch diesen lehmigen Weg, der zum Highway führte und an dessen Rand wir wilde Brombeeren pflückten? Und wie Vater uns ausschimpfte, als er unsere blauen Münder sah? Deine Mutter wird immer zu dir halten, Chad. Mal kommen, was will. Ach ja, noch etwas. Gestern ging ich an einem Schallplattenladen vorbei und sah, wie sie mit deinen Platten das Schaufenster dekoriert hatten. Ich war sehr stolz auf dich. In Liebe, deine Mutter. Sie wollen wissen, was mit meiner Musik los ist? Das will ich Ihnen sagen, Doc. Ich war immer auf der Suche nach meiner eigenen Melodie. Ich dachte immer dran, beim Essen, kurz vorm Einschlafen. Ich suchte sie überall. Überall. Ich ging mit meinem Horn in die Wälder und musizierte zusammen mit dem Rauschen der Bäume. Ich ging in Schwimmhallen, weil ich glaubte, dort würde diese eine Melodie offenbart. Ich stellte mich auf Eisenbahnbrücken und wartete mit meinem Horn auf die heranrasenden Züge unter mir. Ich suchte Kathedralen auf und lauschte auf ihr grandioses Geläut. Nichts geschah, Doc. Nichts geschah. Ich hoffte, dass die Brandung des Pazifik mir den Sound bescherte. Meine Trompete lag nachts im Bett, wie eine Braut neben mir. Manchmal erwachte ich und begann zu spielen, bis die Polizei kam. Schließlich erfasste mich eine große Wut auf mein Horn. Ich nahm einen Hammer und zerschlug das Ding in Stücke. Ich rannte auf die Straße und fragte die Leute, Verzeihung, haben Sie meine Melodie gesehen? Verzeihung, haben Sie meine Melodie gesehen? bis ich eingewiesen wurde. Eines Tages, da sagte ein Freund zu mir, Chad, ich hab was für dich. Hier, versuch das mal. Ich gab mir den Schuss. Und da war sie. Ja, Doc. Da war sie, die Melodie, nach der ich so lange gesucht hatte. Aber die Dosis war zu groß gewesen. Ich schiss und kotzte. Plötzlich sah ich diese Melodie. Mein Gott, ich hörte sie sprechen. Sie sagte zu mir, nur Gott gibt dem Menschen eine Melodie. Nur Gott. Verstehst du? Dann wurde ich ohnmächtig. Und alles fing von vorne an. Ich besuchte sogar riesige Baseballveranstaltungen, weil ich hoffte, dass das Schreien der Massen mich erlösen würde. In meiner Not wandte ich mich an den Zauberer Pucho, den man den Schwertfisch der Voraussage nennt. Pucho lebt in einem verlassenen Bergwerk auf Haiti in etwa 60 Metern Tiefe. Dort herrschen 40 Grad Celsius. Überall liegen mumifizierte Leichen von Kindern, die einst nach Silber schürfen mussten. Pucho erwürgte ein Zicklein, öffnete seinen Bauch und entnahm ihm die Leber. Wir aßen das noch heiße Organ des Tieres und tranken das dunkle Gebräu, das nach unreinlicher Kleidung stank. Mir wurde speiübel. Aber dann strebte alles, was in unseren Körpern Schleim oder Wasser oder Kot war, dem Ausgang zu. Dann sah ich, wie kleine blaue Flammen aus dem Zauberer züngelten. Und sein Kopf glich dem einer großen Fledermaus. Er aß einen Maisfladen, den er mit lebenden Skorpionen belegt hatte. Und ich hatte eine Vision. Ich sah ein Haus. Dort war meine Lebensmelodie. Wenn ich sie haben wollte, musste ich mich bei lebendigem Leibe häuten lassen. Ich ging in das Haus. Dort standen einige bereits gehäutete Aspiranten. Ich ergriff die Flucht, mit mir eine Nonne und ein Rudel weißer Pferde. Plötzlich fühlte ich, wie mein Körper gleichsam zu kochen anfing. Aus den Poren meiner Haut schoss fontänenhaft eine Flüssigkeit. Dann die Erleuchtung. Die Gnade! Ich hörte einen Kinderchor mit meiner Melodie. Er sang diesen Text. Nicht nach dem Ziel fragen. Das Hin erfordert das Her. Gesegnet sei dein Gedächtnis, denn es ist leise. Ich weinte. Thank you. Chet, mein Chet, du siehst schlecht aus, Baby. Du musst dich ausruhen. Ach, Chet, Jerry hat viel geweint um dich. Armer Chetty, armer Jerry. Weißt du noch, Chet? Unser Baby? Deine Eltern wollten es nicht. Sie haben es ausschaben lassen. Das hat Jerry sehr weh getan. Ja, sehr, Chet. Und du? Du hast immer gesagt, du wärst meiner nicht würdig. Du wolltest mir nicht zur Last fallen, weil du Dichter werden wolltest. Und die wären immer arm. Ja, Chet, das hast du gesagt. Guck mal, Chetty, was ich hier habe. Erkennst du es wieder? Das ist eine Geschichte von dem jungen Dichter Chet Baker. Weißt du was, Chet? Ich lese sie dir vor. Deine Geschichte. Also, am 19. August 2098 bestieg ich Hunsford das Raumschiff, das mich erwartete. Das Getöse war gewaltig, mit dem die SR-900 vom Boden abhob. Die Beschleunigung war so scheußlich, dass ich mich erbrach und meine Tat verfluchte. Der Bordarzt versorgte mich und ich konnte mich wieder fassen. Unsere Reise durch Zeit und Raum sollte 10 Jahre dauern. Dann würde ich der Frau gegenüberstehen, deren Botschaften mir eine Gänsehaut verschafften. Eine lautete: Chet, ferner Freund, ich bitte dich aufrichtig, gesund zu bleiben. Du sollst mir ein köstlicher Braten sein. Schon jetzt preise ich dein mürbes Lämpchenfleisch. Diese Nachricht ließ mich erschauern, aber auch aus Vorfreude zittern. Ich sah mich bereits gesotten, zerteilt und bei edlem Kerzenlicht auf ihrer Tafel liegen. Doch dann geschah das Unerwartete. Ich erkrankte schwer. Um die Besatzung zu retten, befahl der Kapitän meine Aussetzung in das Weltall. Der Bordpriester ward gerufen, der diese Worte sprach: Unglücklicher Freund, wir entlassen dich in die Ewigkeit. Fahre dahin in die Sternennebel und finde dort Frieden, wo das Undenkbare regiert. Dann packten sie mich, legten mich in ein Miniaturraumschiff und entließen mich in die Schwärze der Galaxie. Als hätte das Raumschiff gekalbt. So sah meine traurige Abreise aus. Oh Gott. Niemand kann sich meine Verlassenheit vorstellen. Ich begann zu beten. Und während ich mich mit unfasslicher Geschwindigkeit durch das All bewegte, schien eine unbekannte Instanz mich zu bemitleiden. Ich fühlte, wie ich wieder zu Kräften kam und begann, über meine Rettung nachzudenken. Ich besann mich auf eine alte Technik der Ägypter, die aus Gedanken Energie gewinnen konnte. Alsbald ward mein starker Wille, den blauen Planeten und Sherry wiederzusehen, so gewaltig, dass ich tatsächlich wohlbehalten wieder auf nordamerikanischem Boden landete. Und schon wenig später lag ich in den Armen meiner geliebten Sherry. Oh, Chetty, das ist die schönste Liebeserklärung, die ich je gelesen habe. Als wir damals im Maisfeld lagen, da hast du mir ins Ohr geflüstert: Sherry, was bist du süß, Baby. Weißt du das noch, Chet? Du warst der erste und einzige Mann in meinem Leben, der so zart zu mir war. Ich danke dir dafür, Chet. Die anderen waren wie Tiere. Sie haben mich ohne ein Wort zu sagen gepackt und gleich aufs Kreuz gelegt. Wenn's hochkam, bekam ich zu hören: Zeig deine Titten. Liebe Mom, lieber Dad, jetzt bin ich schon eine Woche auf der Farm von Onkel Tom und Tante Molly. Bisher habe ich mich noch nicht gelangweilt. Das liegt vor allem an Frank, der jeden Tag von der Nachbarsfarm rüberkommt. Frank hat mir gezeigt, wie man Fröschen die Beine ausreißt und wie man in Regenwürmer möglichst viele Knoten macht. Einmal bin ich mit ihm 2 Meilen gerade zum Bahnhof. Da kommt einmal am Tag der Express Los Angeles, New York vorbei. Jesus, hat der ein Tempo drauf. Und wenn er dann ohne anzuhalten durch den Bahnhof rast, dann stehen wir alle in einer Wolke aus Hitze, Diesel und Staub. Vorgestern habe ich Kate besucht. Sie wohnt unten am Fluss. Irgendwie riecht sie gut. Aber Kate ist seltsam. Sie sagte letztens, sie wolle mir was zeigen auf dem Boden, wo sie den Mais lagern. Wir also rauf. Und dann hat Kate sich wie eine Kuh auf alle Viere niedergelassen und gesagt, ich soll mich mit meinem Bauch auf ihren Rücken legen. Mom, was meint sie damit? Na, mir war das zu albern. Bin wieder vom Boden runter. Und dann hat Kate mich einen Blödmann genannt. Darauf habe ich sie am Zopf gezogen und sie hat mir eine geklebt. Sonst ist hier nicht viel los. Abends liest Onkel Tom aus der Bibel. Naja, also Tom und Jerry wäre mir lieber. Noch schlimmer ist es, wenn er nach hinten geht und seine Trompete holt. Dann spielt er Yellow Rose of Texas und die Tante hat Tränen in den Augen. Ich finde es furchtbar. Meist schlafe ich dabei ein. Und die Tante trägt mich ins Bett. Manchmal wache ich nachts auf, weil die Bullen nebenan mit ihren Hörnern gegen die Stallwände stoßen. Das klingt dumpf und gefährlich. Wenn ich dann wieder einschlafe, träume ich ganz verrückte Sachen. Kürzlich träumte ich von einer alten Holzluke unter einem Busch im Wald. Darunter war eine schimmlige Steintreppe, die in die Tiefe führte. Ich stieg lange herab, Stufe um Stufe. Und dann stieß ich auf eine bleiche Frau, die war ganz aus Spinnweben. Sie sagte, Kind, diese Treppe ist das Leben. Wenn du mir dein Blut gibst, dann zeige ich dir, wie es wieder nach oben geht. Und dann wachte ich auf. Tante Molly stand an meinem Bett und streichelte mich. Das Frühstück wartet auf dich, Chattilein, sagte Tante Molly. So viel für heute. Love, euer Chat. Seven steps to heaven. One, two, three, four, five, six, seven steps to heaven. Seven steps to heaven. Heaven. Seven steps to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha ha ha! Bar in einem miesen Hotel im Chinesenviertel von Amsterdam. Sehr spät nachts. Yeah. Hey, da ist ja unser Süßer. Chet, die hat heute ein bisschen viel genascht, was? Da drüben sitzt die Jungfrau Maria. Da unter der Lampe. Also bei uns. Sie hat mir gesagt, du sollst dir ein Bier bringen. Aber Mr. Baker, jetzt gehen Sie zu weit. Wenn das der große alte Mann in Rom wüsste. Aber ich sage dir, die Jungfrau Maria hat einen Brand. Mensch, die ist verkatert. Ist ja gut, Chatty. Wir sehen alle mal Gespenst. Also, Chat, du bist ja nicht nur der Größte auf deinem Horn. Du schreibst ja auch noch Lyrik. Leute, Ruhe jetzt! Er ist ein Dichter! Na, lies doch mal so einen verrückten Vers vor. Ich bitte um Ruhe, verdammt! Der Dichter Chet Baker liest höchstpersönlich eigene Werke. Das Schneegestöber. Das Schneegestöber, das deinem Rachen entstieg. Warf mich nicht um. Erst als ich deine hölzernen Augen erblickte, begann ich mich zu fürchten. Ruhe, Leute, Ruhe! Der Meister liest aus seinen Werken. Ich sah Tau in deiner Kniekehle blitzen. Da schrillte das Telefon. Ich nahm ab und sagte, meine Herren, die Probe ist beendet. Leute, ich bin der Pressesprecher Gottes. Ja, der bin ich. Ich spreche im direkten Auftrag des Herrn zu euch. Gepriesen sei der Herr, ihr ungläubigen Hunde. Nehmt zur Kenntnis, dass der Herr euch liebt, obwohl ihr euer Leben in diesen Kaschemmen vergeudet. Mit schamloser Musik, frecher Übertreibung des Geschlechtslebens und den Elixieren, die des Satans sind. Ich aber sage euch, gehet in euch und findet zurück zum Herrn, denn sein ist die Herrlichkeit und die Auferstehung. Amen. Ah, ich sehe, dass ihr euch die Achselhöhlen kratzt, weil ihr euch eurer Schuld bewusst seid. Aber noch ist es nicht zu spät für eine Umkehr ins Reich des Herrn. Amen. Chet Baker, ich kenne dich und dein Leiden. Auch du stehst in tiefer Finsternis und die Teufel nagen an deinem vergifteten Herzen. Streife ab deine unwürdigen Fesseln. Die Sünde muss ein Ende haben auf Erden und die Gottlosen sollen nicht sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja! Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grab zu. Ruhe, sanfte. Sanfte Ruhe. Ruht. Ihr ausgesogenen Glieder. Ruhe, sanfte. Ruhet wohl. Ruhet sanft. Euer Grab und Leichenstein soll dem ängstlichen Gewissen Gewissen, dem ängstlichen Gewissen. Ein bequemes Ruhekissen. Und der Seelen Ruhe statt sein. Und der Seelen Ruhe statt sein. Dem ängstlichen Gewissen ein bequemes Ruhekissen. Seelen Ruhe statt. Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein. Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen ihren Grabe zu. Ruhe sanfter, Ruhe sanfter, sanfter. Der 80. Psalm ist ein Gebet in schwerer Anfechtung und naher Todesgefahr. Herr, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Geschrei. Denn meine Seele ist voll Jammers. Und mein Leben ist nahe am Tode. Ich bin geachtet, gleich denen, die in die Grube fahren. Ich bin ein Mann, der keine Hilfe hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, deren du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgesondert sind. Du hast mich in die Grube hinuntergelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich, du drängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du ferne von mir getan, du hast mich ihnen zum Gräuel gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht herauskommen. Meine Gestalt ist jämmerlich vor Elend. Herr, ich rufe dich an täglich. Ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du denn unter den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man in Gräbern erzählen deine Güte und deine Treue im Verderben? Würden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt werden oder deine Gerechtigkeit in dem Lande, da man nichts gedenkt? Aber ich schreie zu dir, Herr. Und mein Gebet kommt früh vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und ohnmächtig, dass ich so verstoßen bin. Ich leide deine Schrecken, dass ich dir verzage. Dein Grimm geht über mich. Deine Schrecken drücken mich. Sie umgeben mich täglich wie Wasser und umringen mich miteinander. Du machst, dass meine Freunde und Nächsten und meine Verwandten sich fern von mir halten, um solchen Elends willen. ist der Hotelmanager. Machen Sie auf. Teufel, Wetter, was ist los mit Ihnen? Öffnen Sie, Mann. Seien Sie vernünftig, Mensch. Machen Sie jetzt unverzüglich die Tür auf. Wetter, hier spricht die Polizei. Öffnen Sie. Hören Sie doch. Öffnen Sie oder wir schlagen die Tür ein. Okay, wir kommen jetzt rein. Los. Verflucht, wo ist der Mann? Wo steckt er denn? Niemand da. Mein Gott, das Fenster. Polizeiärztliches Protokoll. Es liegt der Leichnam eines ca. 59 Jahre alten Mannes vor. Der Ernährungszustand zeigt die Zeichen einer allgemeinen Kachexie. Das Hautkolorit ist blassgelblich, der Behaarungstyp ist rötlich-blond. Im Bereich der frontotemporalen Schädeldecke besteht eine handtellergroße Impressionsfraktur mit teilweisem Hirnaustritt. Der Gesichtsschädel ist blutunterlaufen. Es bestehen Zeichen einer Schädelbasisfraktur mit Blutungen aus Mund, Nase und beiden Ohren. Die linke Schulter ist luxiert. Der linke Oberarmknochen offen frakturiert. Bei der Palpation des knöchernen Thorax fällt eine Instabilität auf. Das Abdomen ist aufgetrieben und zeigt großflächige subkutane Hämatome. Die unteren Extremitäten zeigen multiple infizierte Einstichverletzungen entlang der größeren venösen Gefäße. Die dorsale Thoraxpartie und die abhängigen Extremitäten weisen neben zahlreichen Petechien Totenflecken auf. Beurteilung. Offene Schädelfraktur links frontotemporal, die aller Wahrscheinlichkeit nach unmittelbar tödliche Wirkung hatte. Thank you. Der lange Sturz. Eine szenische Fantasie über Chet Baker von Michael Naura. Es sprachen Chet Baker, Ulrich Mattes. Bakers Mutter, Marlene Diekhoff. Bakers Vater, Franz Josef Steffens. Sherry, Christiane Leuchtmann. Gary Mulligan, Wolf Agnol. Sowie Katja Brügger, Kerstin Hilbig, Michael Gerlinger, Siegfried W. Kernen, Hermann Lause, Gerold Ströer und Douglas Wilbert. Komposition und Klavier Michael Nauram, Flügelhorn Herbert Joos, Vibraphon, Marimbaphon und Percussion Wolfgang Schlüter. Technik Christian Kühnke und Kerstin Heilkamp. Regieassistenz Gabriele Roosch. Regie Hans-Gerd Krogmann. Dramaturgie Sibylle Becker-Grüll. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2002.